Strafe für meine Sünde. Mein Herr und Gott, ist sie das? Ist der Sturm für mich bestimmt, ja? Reue. Kapitel 2. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm. Hallo? Willkommen, kleiner Mönch. Ich habe dich schon erwartet. Setz dich. Der Sturm. Der Sturm, ich weiß. Aber du musstest ja unbedingt hinaus. Den Berg hinauf und hinunter ins Dorf und wieder hinauf. Woher weißt du das? Der Sturm ist nur der Anfang. Ihr dort oben in eurer Steinburg, die ihr Gotteshaus nennt, habt bewegt, was unbewegt bleiben muss. Ihr habt beheimatet, was jede Heimat zerstört. Ihr habt entfesselt, was ihr nicht mehr zu bändigen vermögt. Ich weiß nicht, was du da redest, verwirrte Frau. Hier, trink das. Was ist das? Der Sud von Kräutern. Aufgebrüht mit heißem Wasser. Kein Grund zur Sorge. Ich werde nicht die sein, die dich umbringt. Du faselst, als hättest du den Verstand verloren. Aber dein Gebräu hier, das ist gut. Hör mir gut zu, kleiner Mönch. Verlass das Tal, bevor das Tal dich verlässt. Geh zurück zu deinem Meer. Woher weißt du? Johannes. Du kennst auch noch meinen Namen. Ich weiß von allem hier im Tal. Ich weiß von Svinta. Ortrud vom Nordturm. Ich weiß von deiner Schuld. Ich weiß, dass du kein Mann der Berge bist und nie einer sein wirst. Also geh. Wenn du bei denen bleibst, die du Brüder nennst, so wirst du mit ihnen untergehen. Los, mach schon. Geh, Johannes, geh. Aber der Sturm. Welcher Sturm? Es hat aufgehört? Nein. Es beginnt gerade erst. Verschwinde, solange noch Zeit ist. Danke für das Obdach und deinen Kräutertrunk, gute Frau. Gott segne dich. Gut gemeint. Aber dein Gott ist hier nicht willkommen. Eins noch. Wenn du weißt, was passiert ist, und dass es passiert ist, weil Svinta und ich, also, warum willst du dann, dass ich entkomme? Du hast etwas Schlechtes getan, Junge. Aber du bist kein schlechter Mensch. Nur wird dich das nicht vor dem bewahren, was kommt. Bei allen Göttern! Veit? Was ist mit dir? Nichts! Herun, nichts! Das da auf dem Boden ist nicht nichts! Und du vor Schmerzen gekrümmt hier im Sturm statt drinnen bei mir ist auch nicht nichts! Jetzt geh schon wieder rein, Herun! Ich komm gleich! Ja. Du musst zum Schulzen! Der Schmied war gerade hier! Alle Männer des Dorfes sollen sich in Lamprecht tot versammeln! Zum Schulzen? Jetzt! Ja, Veit, jetzt! Oder wenn du mit deinem Nichts da fertig bist! Lass mich herein, Bartholomäus! Herr im Himmel, was machst du da draußen? Du musst nicht gleich so schreien! Was du da draußen machst, habe ich dich gefragt! Bei dem Sturm, Johannes, bist du lebensmüde! Aber Bartholomäus, der Sturm ist doch schon längst vorbei. Vorbei? Der Sturm wird in Stunden noch nicht vorbei sein. Redet der Welpe da. Wohl den Verstand verloren. Ruhe bitte. Männer, Ruhe. Ja. Wir haben uns hier versammelt, weil unser Schmied euch um etwas bitten will. Was sein gutes Recht ist. Auch wenn ich gegen das bin, was er hier Männer, jetzt vortragen ihr wird. Ihr habt es sicher schon gehört. Meine Tochter, meine Ortrud. Das einzige Kind, das die Götter mir und meinem Weib Gerlind geschenkt haben, ist verschwunden. Sie ist irgendwo dort draußen, allein im Sturm, hilflos. Und wir, gestandene Männer aus Quill, sitzen hier im Warmen. Deshalb bitte ich euch, geht mit mir dort hinaus und helft mir, sie zu finden. Ich schwöre euch, wäre es eines eurer Kinder, wäre ich der Erste, der aufsteht und sich auf die Suche macht. Ihr kennt mich! Ihr wisst, dass ich das nicht einfach nur sage, weil es jetzt um mein Fleisch und Blut geht. Ja. Männer, ja. Männer! Wir alle können verstehen, wie Ulrich sich fühlen muss. Aber dennoch sage ich, das da draußen ist ein Sturm. Und wir alle haben von unseren Vätern gelernt und die von ihren Vätern, dass man einen Sturm meiden muss wie den Saft des Eisenhuts und das Maul des Wolfs. Also hüten wir uns davor, dort hinauszugehen. Unsere Frauen und Kinder brauchen uns gesund und unverletzt. Wir dürfen uns nicht leichtfertig in Gefahr begeben. Unsere Väter haben uns aber auch gelehrt, dass in Quill ein jeder für den anderen einsteht. Ja. Das solltest du, Lamprecht, als Schulze des Dorfes besser wissen als jeder andere. Ja, und das tue ich auch. Dir sollten das Wohl und Wehe eines jeden hier so wichtig sein wie dein eigenes. Ja. Du bist der erste Mann unter uns. Du musst vorangehen. Auch bei der Suche nach meiner Tochter. Ja, du hast recht, Schmied. Also, mir ist das Wohl eines jeden hier so wichtig wie mein eigenes. Und deshalb gehe ich voran, indem ich sage, bleibt hier, begebt euch nicht in Gefahr. Heldentum und Zusammenhalt sind ehrenhaft, ohne Frage. Aber sehenden Auges in solch einen Sturm hinauszugehen, ist Irrsinn. Der Wert eines Mannes bemisst sich in der Stunde der Not. Deshalb fordere ich alle wahren Männer auf, mich zu begleiten. Ein Mann ist auch dann noch ein Mann, wenn er die Umsicht dem Übermut vorzieht. Genug geschwätzt, Schulze! Ich frage euch alle hier. Wer folgt mir? Ich würde euch nur aufhalten, aber ich gebe dir meinen Ältesten mit. Brun ist jünger und zäher als ich. Ein Kind für ein Kind. Ja, ein Kind für ein Kind. Ich danke dir, Veit. Und dir, Brun. Wir finden sie, Schmied. Ich begleite dich auch. Sehr gut. Wer noch? Wer ist noch ein guter Mann wie Dolf und Brun? An deiner Seite. Ich bin auch dabei. Was ist mit dir, Arnulf? Ihr habt doch schon nach ihr gesucht. Du und der Schulze. Ja. Mit einem Hund, der ihre Fährte hatte. Und ihr habt sie nicht gefunden. Eben. Bei gutem Wetter. Ist das ein Nein? Nimm Vernunft an, Schmied. Lass uns einen Plan machen, wie das ganze Dorf nachher suchen kann, wenn der Sturm vorbei ist. Genau. Aber nicht vorher. Ja. Die Heldengeschichten, die man über dich erzählt hat, mit dem Feigling, der hier vor mir steht, nichts gemein, Arnulf. Glaub mir, Ulrich, wie sehr ich wünschte, dass du damit recht hast. Dann ist es also so. 10 Männer. 10 Männer von Wert hat dieses Dorf. 11 mit Veit. Ihr anderen schämt euch. Aber seid euch gewiss, wenn ihr in Not seid, bin ich an eurer Seite. So wie es sich gehört, für einen aus Quell. Kommt, meine Freunde, finden wir meine Tochter! Dass du keinen Zahn vergisst. Es muss gut werden. Genau wie von Bruder Iglesias beschrieben. Der Reihenreißzähne 3... Wie beim Fisch, von dem man höret aus dem Ozeane und den man dann nennet Haifisch. Danebst 2 kurze Hauer unten, wie bei einem Eberschweine. Und der Sarazenen-Mannessäbel gleich in Länge und Wucht, 2 weitere oben. Das Messer ist für Holzstiel zu schade, Gideon. Es hat Fleisch verdient. Es dürstet nach Mädchenblut, nicht nach Schwälen. Lasst mich! Geht fort. Euch habe ich zu verdanken, dass ich wieder eingesperrt bin. Aber Gideon, wir können nicht fortgehen. Wir sind ein Teil von dir. Es wäre so, als ob du ein Stück deiner Seele verlierst. Das stinkende, garstige Hundsfortstück der Seele. Ja. Du tust uns Unrecht. Nur durch uns wirst du zum Heiligen. Der heilige Gideon. Der heilige Gideon. Was redet ihr da? Die kleine Heiden tot zu stechen, war gottgefällig. Du hast die Welt von einer Ketzerin befreit. Dir gebühren Ruhm und Ehre, nicht der Kerker. Aber das werden sie noch begreifen, diese dummen, dummen Mönche. Nein. Ihr habt mich auch dazu gebracht, Christinnen zu töten. Früher. Das habe ich nicht vergessen. Aber wer sie waren, Gideon, das weißt du wohl nicht mehr. Huren waren es. Ehebrecherinnen. Gotteslästerinnen. Woher wollt ihr das wissen? Darüber war nichts bekannt. Das haben wir dir schon so oft erklärt. Weil wir den Menschen in die Seele blicken können. Das ist unsere Kunst. Dafür hat Gott uns in dir geformt. Wir sind die Weisheit. Du die Kraft. Wir sind die Erleuchtung, du der Körper. Wir führen dich auf den rechten Pfad. Auf dem du wandelst, einem Engel gleich. Ein Engel mit Schnitzmesser und angespitzten Kreuz. Der Erzengel Michael trug ein Schwert. Er erhob es, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der alten Schlange, die Satan heißt und die uns Menschen verführen will. Seit jeher und bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Du bist wie der Erzengel. Dein Messer ist dein Schwert. Und die Heidinnen sind wie der ewige Drache. Du musst ihn vernichten, Gideon. Immer und immer wieder. Sonst ist die Welt verloren. Du hättest beide Gottesleugnerinnen töten können in der Vollmondnacht. Die Tochter des Schmieds und die des Schulz. Aber der dumme Mönch musste die Heidenfotz, die ihn verführt hat, ja unbedingt bis zum Dorf begleiten. Du holst es dir an einem anderen Tag, das Dirnenweib. Und wie? Ich bin doch hier eingesperrt in diesem Drecksloch. Hab keine Sorge, Gideon. Wenn es an der Zeit ist, werden wir dir einen Weg hinausweisen. Und dann holst du dir die, die sie Swinter nennen. Und lässt sie bluten. Bluten, bis sie nicht mehr zuckt. Los, Männer! Weiter! Immer weiter! Der Wind ist zu stark, Schmied! Wir müssen irgendwo Schutz suchen und eine Pause machen! Nein, Dolph! Keine Pause! Wir müssen den Abhang hinauf, zu den Kräutern! Der Sturm wird uns zerreißen! Wir können uns nicht mit der Macht der Götter messen! Dolph! Ihr habt mir alle versprochen, nach meiner Tochter zu suchen! So, lasst! Oh! Was ist? Es ist Ruhe! Komm! Komm schnell! Wie konnte das geschehen? Die Tunnel sind mitgeborsten und heruntergestürzt. Ja, aber wie kann sie in seinen Oberschenkel wie ein Speer? Ruhe muss gerade einen Schritt gemacht haben. Wir müssen das Holz herausziehen. Nein, nicht herausziehen. Schmied, bitte nicht. Holz muss raus aus dir, Junge. Nein, dann verblute ich. Meine Mutter ist unsere Heilerin. Sie hat es nicht gelehrt. Nicht herausziehen. Ihr müsst mein Bein abhüpfen. Hier oben, ganz straff. Bis es... Ruhn! Die Besinnung verloren. Was tun wir jetzt? Die Spitze rausziehen? Nein, Schmied, nicht. Wir sollten auf ihn hören. Wir lassen sie drin und binden sein Bein ab. Mit dem Stoff seines Hosenbeins. Hey, ihr da! Sucht lange Äste oder entwurzelte junge Bäume. Wozu? Wir müssen eine Bahre bauen. Zieht eure Kittel aus. Wir knoten sie zusammen und legen Ruhe daraus. Dann, Dolph, wo willst du mit ihm hin? Zurück ins Tal? Nein, das ist zu weit. Das überlebt er nicht. Ja, und dann? Wohin dann? Ich weiß wohin. Rasch, bringt ihn hier hinein. Ins Infirmarium. Legt ihn da auf dem Tisch ab. Vorsicht. Gib auf dein verletztes Bein acht. Gut so. Jetzt lasst mich die Wunde ansehen. Herr im Himmel. Wer hat das Bein abgebunden? Ich. Er selbst hat gesagt, wir sollen es tun, bevor er in Ohnmacht fiel. Du hast ihm das Leben gerettet, Müller. Das heißt, er kommt durch. Das weiß nur der Herrgott. Um sein Bein steht es schlimm. Wie heißt der Junge? Er heißt Brun. Er ist der Sohn vom Ziegenbauern. Brun, gut. Bruder Christian? Ja, Bruder Thaddäus? Herr Gott, ist das... Du siehst, was es ist und nun hör zu. Du setzt einen Kessel mit Wasser auf. Es muss kochen, verstehst du? Ja. Dann geh in die Distille und hol eine große Flasche von dem Gebrannten. Wir müssen seine Wunde behandeln. Hol eine Säge und Nadel und Faden. Eine Säge? Wollt ihr sein Für Bein? Für das Holz. Aber er hat gesagt, das Holz muss drin bleiben. Wenn wir es in seinem Bein lassen, wird sich das Fleisch entzünden und er wird Wundbrand bekommen. Dann ist es aus mit ihm. Ich werde es Stück für Stück entfernen. Das wird Stunden dauern. Und je weniger ihr mich jetzt unterbrecht, umso schneller kann ich beginnen. Gekochtes Wasser, eine Flasche vom Gebrannten, Säge, Nadel, Faden. Sauberes Leim zum Verbinden. Und danach führst du die Männer hier zur Feuerstelle. Sie müssen sich aufwärmen. Bring ihnen Brot und Wasser zur Stärkung. Nein, wir müssen weiter. Weiter? Meine Tochter finden, sie ist verschwunden. Betet zu euren Göttern, dass sie in einer Höhle Zuflucht gefunden hat. Aber nach ihr suchen. Genügt euch nicht, was ihr hier seht? Ein schwer verletzter Junge, erschöpfte Männer, eure Kleidung nass und voller Blut. Ach, was weißt du schon, Mönch? Du hast keine Kinder. Kommt, Männer! Ulrich, er hat recht. Der Schulz hat es auch gesagt. Dieser Sturm ist zu gefährlich für uns. Bruns Leben hängt an seidenen Faden. Der nächste von uns hat vielleicht nicht so viel Glück. Dann bleibt doch, ihr erbärmlicher Haufen Feiglinge! Ulrich! Hey, Schmied! Sei vernünftig! Ach. Lass ihn. Es hat keinen Sinn. Du kennst ihn. Entweder er findet seine Tochter oder den Tod. Mögen die Götter ihm gnädig sein. Ortrud! Ortrud! Jetzt halt den Jungen gut fest, Christian. Ich zieh den Rest der Spitze aus seinem Bein. Aber wird er nicht verbluten? Keine Sorge, die Heiden haben es gut abgebunden. Wir werden die Wunde säubern, nähen und verbinden. Aber zuerst muss das Holz raus. Bist du bereit? Ja. Gut, dann jetzt! Bei allen Göttern! Ulrich, was ist mit dir geschehen? Warte. Hier, trink das. Langsam, Mann, langsam. Lass dir Zeit. Sie ist tot, Weib. Ortrud ist tot. Nein. Ulrich, nein, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Hast du sie gefunden? Gerlind, ich muss sie nicht finden, um zu wissen, dass sie einen solchen Sturm nicht überleben kann. Nein, solange du mir ihren Leichnam nicht gezeigt hast, lebt sie. Sie war schon tot, als sie am Morgen nicht in ihrem Bett lag. Für dich vielleicht, aber nicht für mich. Bist du hin? Weib, du kannst dort nicht hinaus. Gerlind! Tausend Dämonen, welcher Mensch mit Verstand macht bei solch einem Sturm Besuche? Mach auf, Lamprecht. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Gerlind, was bei allen Göttern machst du hier? Ich muss mit deiner Tochter sprechen, Schulze. Mit Zwinter? Jetzt? Ich muss von ihr hören, was in der Nacht geschehen ist. Sie hat doch deinem Mann schon alles gesagt. Geh wieder nach Hause. Lass Gerlind zu Zwinter. Sie ist Ortruds Mutter. Wenn unsere Tochter verschwunden wäre, würde ich jetzt an ihrer Tür stehen. Also gut, komm rein. Hab Dank. Setz dich, Gerlind, bitte. Danke, danke. Zwinter, komm her. Ja, was ist denn, Vater? Grüß dich, Zwinter. Gerlind? Ortruds Mutter will dich etwas fragen über letzte Nacht. Bitte, Zwinter, ich muss es von dir hören. Was genau ist passiert? Erzähl es ihr, Tochter. Ortrud und ich, wir sind hoch zu den Kräutern. Wir haben eine Menge gefunden. Unsere Beutel waren schnell ganz prall gefüllt. So, komm, Zwinter, lass uns gehen. Wir haben mehr als genug. Geh du ruhig schon vor, Ortrud. Ich bleibe noch. Du bleibst noch? Wozu denn? Um das schöne Mondlicht zu genießen? Willst mich doch auf den Arm nehmen. Jetzt komm schon. Nein, ich habe noch etwas anderes vor. Mitten in der Nacht? Ja, aber ich kann dir nicht sagen, was. Tja, da muss ich wohl an der Tür des Schulzen klopfen und ihm sagen, dass seine Tochter noch nicht nach Hause wollte. Nein, bitte, Ortrud. Du darfst niemandem etwas sagen. Worüber denn? Vertrau mir einfach. Zwinter, ich will es jetzt wissen oder ich schleif dich an deinen Haaren mit ins Tal. Schon gut, aber kein Wort zu irgendjemandem. Das schwörst du mir. Ja, ich schwöre es. Wenn du den Schwur brichst, soll dich der Blitz treffen. Jetzt rede endlich. Ich muss zum Kloster. Zum Kloster? Mitten in der Nacht? Da ist doch schon am Tag Weibsvolk verboten. Ich gehe ja auch nicht hinein. Es kommt jemand zu mir heraus. Und wer? Johannes heißt er. Johannes? Das ist doch der vom Meer. Ja. Und lässt du ihn zwischen deine Beine? Ortrud! Ich dachte, die stecken ihre Schwänze nur in ihresgleichen. Ortrud! Ist ja schon gut. Und du liebst ihn? Vielleicht. Gut. Ich komme mit und seh ihn mir an. Das geht nicht, Ortrud, bitte. Wenn er dich sieht, kommt er nicht heraus. Dann bringe ich dich wenigstens bis zur Klostermauer. Aber dann gehst du ins Dorf. Ja. Versprochen, kleine verliebte Zwinter. Und als dich Ortrud nach Hause begleitet hat, hat sie da noch irgendetwas gesagt? Nur gute Nacht. Ist dir irgendetwas aufgefallen? Irgendetwas, was anders war als sonst mit ihr? Was erklären würde, warum sie nicht nach Hause wollte? Nein. Zwinter, bitte, versuch dich genau zu erinnern. An jede Einzelheit. Ja. Was denn, Matthias? Was? Wo bist du gewesen? Ich bin dem Schmied und dem Schulzen gefolgt. Im Auftrag des Vater Abts. Und auf dem Rückweg durch den Sturm hat es mich in die Hütte der verrückten Alten verschlagen. Die sie die Krähe nennen? Ja. Sie hat mir einen Trank gegeben, der meine Sinne verwirrt hat. Ich bin durch den Sturm gegangen und es war mir, als ob kein Lüftchen wehte. Vielleicht ist die Alte eine Zauberin. Es waren nur Kräuter. Aber sie wäre gern eine. Sie hat düstere Vorhersagen gemacht, gesagt, wir würden alle untergehen. Wir hätten es verdient, Johannes. Bei all dem, was wir getan haben. Das Mädchen und der Keller, all die Lügen. Lass mich in Frieden damit. Aber... Und rede mit niemandem drüber. Denk daran, was geschrieben steht in Amos Kapitel 5, Vers 13. Ideo prudens in tempore illuc tacivit quia tempus malum est. Darum muss der Kluge zu solcher Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Heilige Maria, Mutter Gottes, Schutzpatronin dieses Klosters, hilf mir in der Stunde meiner Not. Weise mir den rechten Weg durch den Sumpf der Sünde. Schenke mir festen Grund, auf dass ich nicht versinke und mein Mund, meine Lungen sich füllen mit dem fauligen Wassersaat. Euch hier an. Nichts, Bartholomäus. Es ist nichts. Du siehst aus, als würde dir etwas auf der Seele liegen, Matthias. Ich halte dich für einen guten Mönch. Aber auch die Besten von uns tun manchmal Dinge, die Sünde sind. Du auch? Perfektion, Matthias, gibt es nur in Gott. Wir anderen sind arme Büßer. Aber wenn ich eines gelernt habe, dann, dass nichts die Seele mehr erleichtert, als sich jemandem anzuvertrauen. In der Beichte, aber auch im freundschaftlichen Gespräche mit jemandem, der über mehr Lebenserfahrung verfügt als man selbst. Und nun ist es unverkennbar so, dass ich schon einige Zeit länger auf dieser Erde wandle als du. Deshalb biete ich dir aus reinem Herzen an, du kannst immer zu mir kommen und was immer deine Seele belastet, mit mir teilen. Wenn du magst, gleich hier und jetzt. Vielleicht hast du recht. Natürlich habe ich das. Es wird dir gut tun, über das zu sprechen, was dich bedrückt. Ja, ich werde sprechen, jetzt sofort. Gut, gut. Ich danke dir. Ich gehe in dieser Minute hinauf zum Abt, um meine Seele zu erleichtern. Hinauf zum Abt? Aber warum? Ich habe dir doch angeboten... Aber der Abt ist der weiseste Mönch in Maria Zirn, denkst du nicht auch? Zweifelsohne ist er das, Matthias. Aber er ist auch der, der am meisten zu tun hat. Er wird dich bestimmt vertrösten, ganz im Gegensatz zu mir. Oh, das glaube ich nicht. Der Abt nimmt sich immer Zeit, wenn man ihn darum bittet. Aber, Dolph, wie kann das sein? Es ging alles ganz schnell. Im Sturm ist der Stamm einer Tanne geborsten. Die Spitze ist herabgestürzt und wie ein Speer durch Bruns Oberschenkel hindurch. Alle Götter. Wir haben ihn so schnell wie möglich zum Kloster gebracht. Einer der Brüder dort oben ist der Heilkräuterkundig. Ein armer Junge. Veit, Helrun, es tut mir leid, dass ich solch schlechte Nachricht für euch habe. Wenn ich irgendetwas tun kann... Lass gut sein, Dolph. Wir danken dir. Aber du lässt uns jetzt besser allein. Ich werde zu den Göttern beten, dass euer Junge schnell gesund wird. Ja, nochmal. Wir danken dir, Müller. Helrun, Veit. Weib, bitte. Unser Brun ist doch noch am Leben. Du hättest ihn nicht von hinausschicken dürfen. Er wollte es selbst, Helrun. Er weiß, dass wir alle zusammenhalten müssen. Jetzt ringt er mit dem Tod. Dort oben bei den Mönchen, denen sein Leben nichts wert ist. Ja, sie hätten ihn hier runter... Weit, was ist mit dir? Nichts, Weib, es ist nichts. Hör auf mit deinem Nichts. Du krümmst dich vor Schmerzen und das seit Wochen. Ich bin nicht blind. Also sag mir endlich, was dich peinigt. Es ist eine Prüfung. Was? Was soll das heißen? Eine Prüfung der Götter. Was? Meine Pein. Bruns Verletzung im Sturm. Oh. Ortruds Verschwinden. Das Dorf. Wir haben den Zorn der Götter auf uns gezogen. Und ich weiß auch, warum. Ja? Matthias? Verzeiht die Störung, Vater Abt. Was für Nachrichten bringst du mir? Eine Taube wird kaum gekommen sein bei dem Sturm. Nein, es ist die Qual, die in meiner Seele wütet. Komm herein und schließ die Tür. Es geht um die Tochter des Schmieds. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Es treibt mich Stunde um Stunde, ihr Anblick und was wir getan haben. Es muss schwer für dich sein. Ich war mir noch nie so unsicher darüber, was richtig und was falsch ist. Kennst du das Buch Hiob, Matthias? Natürlich, Vater Abt. Was sagt die Heilige Schrift über diesen Hiob aus dem Lande Uz? Er sei fromm und rechtschaffen und gottesfürchtig gewesen, heißt es. Attribute, die genauso gut dich beschreiben. Wenn ihr es sagt. Und doch dachte Satan, er könne Hiob gegen Gott aufbringen. Und Gott ließ es Satan versuchen, ließ es zu, dass Satan Hiob alles nahm, seinen Besitz, sein Vieh, seine Knechte, seine Söhne und Töchter. Und was tat Hiob? Er ertrug es und tat nichts Törichtes wider Gott. Was uns die Heilige Schrift dadurch lehrt, ist Folgendes. Es ist leicht, gottesfürchtig zu sein, wenn dein Dasein gesegnet ist. Aber es in Zeiten zu bleiben, in denen der Herr dich prüft oder Satan dich versucht, beweist, dass du ein frommer Christenmensch und wahrer Diener Gottes bist. Also, wann immer du zweifelst, Matthias, denke an Hiob aus dem Lande Uz. Versprichst du mir das? Ja, Vater Abt. Non fosmet ipsos defendentes carissimi, sed date locum ire. Scriptum est enim mihi. Vindictam ego retribuam dicit Dominus. Ach, du schon wieder, Pilgerbursche. Bruder Bartholomäus, nicht wahr? Der Leiter der Bibliothek, ganz recht. Dann bin ich bei dir richtig. Ja, ich hörte schon von deinem Interesse an diesen Räumlichkeiten. Ich wüsste nicht von wem. Nun, es genügt ja auch voll auf, dass ich es weiß. Das klingt geheimnisvoll. So geheimnisvoll wie die Schriften, die du hier aufbewahrst. Geheim ist davon nichts und somit auch nicht geheimnisvoll. Wertvoll, ob ihrer Seltenheit. Prachtvoll, ob ihrer aufwendigen Ornamente. Geistvoll, ob der darin enthaltenen Weisheit. Das ja, aber geheimnisvoll? Ja. Du vermagst mit Worten umzugehen, Bruder Bartholomäus. Das macht dich zu einem wahren Bibliothekar. Ich vermag mit Wissen umzugehen. Das ist es, was mich zum Bibliothekar macht. Aber dir sei verziehen, dass du angesichts deiner Jugend den Unterschied nicht sofort erkennst. Siehst du, ich kann viel von dir lernen. Deshalb erlaube mir auch diese Frage. Gibt es denn Schriften hier, in denen etwas über dieses Tal steht? Selbstredend. 5 an der Zahl. Allesamt verfasst vom Gründer unseres Klosters, dem ehrenwerten Bruder Eglesius. Und wäre es möglich, sich eine davon auszuleihen? Nun, meine vertrauten Brüder dürfen das. Du bist ein Fremder. Nicht mal deinen Namen kann ich mir merken. Enno von Malmedy. Und was hast du in deinem großen Bündel, das du stets auf deinem Rücken trägst, Enno von Malmedy? Eine Last, die meine Pilgerfahrt noch beschwerlicher macht. Zeig sie mir. Ich habe ein Gelübde abgelegt, das Bündel erst abzunehmen, wenn ich gefunden habe, was ich suche. Hm. Und was ist das? Seelenheil, Vertiefung meines Glaubens, Buße für begangene Sünden. Was für Sünden? Du nimmst es genau mit den Menschen, nicht wahr? Du willst wissen, mit wem du es zu tun hast, dir ein Bild machen. Ist das etwa tadelnswert? Ganz im Gegenteil, aufrichtiges Interesse am Gegenüber ist gottgefällig. Heißt es nicht auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? So steht's geschrieben. Markus, Kapitel 12, Vers 31. Nun, ich möchte wetten, du weißt über die Heiden im Dorf dort unten mehr als jeder deiner Brüder hier oben. Ich will nicht prahlen, aber ich habe mich mit diesem gottlosen Gesindel eingehend beschäftigt, ja. Was sind das für Leute? Warum nehmen sie den wahren Glauben nicht an? Ich meine, an so einem Ort? Ach, sie sind ein widerspenstiger Haufen. Dumm, dass wir sie brauchen. Denn nur sie wissen, wie man Korn auf diesem unfruchtbaren Boden zieht. Ansonsten hätte ich schon längst gesagt, hinfort mit ihnen, schickt sie zu ihren Göttern, die nichts anderes sind als Teufel im Höllenfeuer. Aber müsste man nicht nur den überzeugen, der sie anführt? So einen gibt es doch, oder? Den Schulzen Lamprecht, ja. Der ist im Grunde sogar ein ganz verständiger Mann, wenn man das über einen Heiden überhaupt sagen kann. Aber selbst wenn wir den bekehren würden, gäbe es noch eine Reihe Querköpfe. Den Schmied, den sie Ulrich nennen, und diesen Ziegenbauern, Veit. Sonst noch wer? Sonst noch wer? Es scheint fast so, als wärst du gar nicht an meinen Schriften interessiert, sondern am Klatsch über das Heidenvolk. Verzeih, werter Bruder Bartholomäus. Du hast recht. Ich habe mich von deinem lebendigen Erzählen mitreißen lassen. Das kann ich gut verstehen. Aber ich muss jetzt arbeiten. Du darfst dir eine der Schriften über das Tal nehmen, aber du musst sie hier im Skriptorium lesen. Nicht, dass du sie mit in deine Kammer nimmst. Auf so eine Idee würde ich nie kommen. Hab Dank, werter Bruder. Gern setze ich mich hier zu dir. Und entschuldige nochmals, dass ich deine wertvolle Zeit mit meinen Fragen über die Dörfler verschwendet habe. Mich treibt nur insgeheim die Sorge um, dass mich einer der Heiden bei einem meiner Spaziergänge hinterrücks ermorden könnte. Du weißt ja, wie die Gottlosen sind. Deshalb wäre ich dir dankbar gewesen, wenn du mir gesagt hättest, vor wem von denen ich mich besonders hüten muss. Hüten? Nein. Das sind zwar einer wie der andere liederliche Ketzer, auf die das Fegefeuer wartet, aber wenn du mich fragst, sind sie allesamt vollkommen harmlos. Mach dir keine Sorgen. Ich möchte beinahe sagen, es gibt dort unten nicht mehr und nicht weniger Mörder als hier oben bei uns. Wie steht es um den Heidenburschen, Thaddäus? Nicht gut, Vater Abt. Die Wunde ist tief. Er hat viel Blut verloren. Wenn du deinen falschen Göttern abschwörst, Junge, und es genügt, dass du es aufrichtig vor dir selbst und mit reiner Seele tust, dann wird der Allmächtige dich retten. Hörst du? Bekenne dich zu dem einen Herrn und Gott. Hier, nimm meine Hand und drücke sie, wenn du bereit bist, den wahren Glauben anzunehmen. Seine Hand ist ganz schlaff, Vater Abt. Ja, vielleicht ist er zu schwach, um sie zu drücken. Aber mir war, als hätte ein Lächeln seine Lippen umspielt, als ich ihm die Frage gestellt habe. Meinst du nicht auch? Ich weiß nicht, Vater Abt, aber wenn ihr meint, wird das wohl so gewesen sein. Ganz sicher, guter Thaddäus. Aber was, wenn er sich bekannt hat, der Herr ihn aber dennoch nicht weiter auf dieser Erde wandeln lässt? Der darf nicht sterben, hörst du? Von seinem Überleben hängt sehr viel für uns ab. Ich verstehe nicht. Ihr haltet ihn am Leben, Thaddäus. Du, Christian und Johannes, um jeden Preis. Wechselt euch ab mit dem Schlafen. Es ist spät. Wir sehen uns morgen. Was, wenn es uns nicht gelingt, Bruder Thaddäus? Bevor der Junge stirbt, taufen wir ihn. Und sorgen dafür, dass sich die Pforten des Paradieses für ihn öffnen. So ein Leben nach dem Tod ist allemal besser als ein Höllenfeuer, das er sich mit den anderen Ketzern teilen muss, wenn er ein Heide bleibt. Arnulf! Wo bin ich? Wolfig, wo bin ich? Bei mir, Arnulf. Auf unserem Schlafplatz, in unserem Hof in Quill. In Quill? Ja. Es war wieder der Traum? Immer. Immer der eine. Ich sehe sie alle. Ich sehe ihre aufgeschlitzten Leiber. Ich höre ihre Schreie. Ich rieche das Blut und die Scheiße und die Pisse, die aus ihnen herausfließt, wenn sie ihr Leben ausraucht. Es ist vorbei. Wir müssen das hinter uns lassen, Arnulf. Sag mir, wo die Waffen sind. Dort, wo wir sie vor 2 Sommern vergraben haben. Hinterm Haus, 2 Armeslängen tief unter der Erde. Und nun leg dich wieder hin. Versuch zu schlafen. Wenn sie jung sind und ihre Haut noch weich, wenn sie duften, ihr Fleisch fest ist, dann sind sie am schlimmsten. Dann ziehen sie uns in ihren Bann. Dann sehen sie uns an und alles, alles in ihrem Blick sagt, folge mir in den Abgrund der Hölle, wo wir Sünder es treiben, wie die Tiere. Vater Abt? Ich bringe dir eine Stärkung, mein Sohn. Ihr höchst selbst, der andere, Johannes, er öffnet immer nur die Klappe in der Tür und stellt es hinein. Und ich stelle ihm den Topf mit meinem Schiss und meiner Pisse hin. Ein Tausch, bei dem der Gewinn klar auf meiner Seite liegt. Nun, deinen Nachttopf werde ich nicht mitnehmen. Ah. Ich bin gekommen, um nach dir zu sehen. Wie geht es dir, Gideon? Ich bin wohlauf. Dann wollen wir dafür sorgen, dass es so bleibt. Nimm dein Mahl. Danke, Vater Abt. Ja. Willst du nicht vor dem Essen beten und Gott danken, wie es sich für einen frommen Christenmenschen gehört? Entschuldigung, natürlich. Lass es uns gemeinsam tun. Alle Augen warten auf dich, O Herr. Du gibst uns Speise zur rechten Zeit, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Amen. Und nun lass es dir schmecken. Ich habe gesehen, dass du unter dem Stroh was versteckt hast, als ich hereinkam. Gideon, du sollst doch keine angespitzten Kreuze mehr schnitzen. Aber das andere ist ja vollendet, Vater Abt. Wirklich? So schnell? Ja, ich habe jede Minute geschnitzt. Als Buße, wie ihr es mir aufgetragen habt. Dann lass mich sehen, wie es geworden ist. Hier. Sieh an. Vortrefflich. Ein wahres Kunstwerk. Ja? Reißzähne, Hauer, Säbelzähne. Du hast alles geschnitzt wie beschrieben. Ich werde das an mich nehmen. Ich darf es nicht behalten? Nein, was du geschaffen hast, dient höheren Zwecken. Aber welchen, Vater Abt? Der Verbreitung von Gottes Wort, der Vergebung aller Sünden und dem Geschenk eines neuen Lebens. Das könnt ihr unmöglich von uns verlangen, Vater Abt. Ich würde es nicht tun, wenn es nicht unerlässlich für unseren ganzen Orden wäre. Das Mädchen finden, nichts sagen zu niemandem, sie hierher bringen und verbergen. Das ist eine Sache und die war schon entsetzlich genug, aber in Leichnam schänden? Niemand hat etwas von Schänden gesagt, Johannes. Bei allem Respekt, Vater Abt, aber wie nennt ihr es dann, ihren toten Leib, der zu verwesen beginnt mit diesen geschnitzten, ihren Kiefern? Ich nenne es einen Dienst an unserem Glauben. Aber was hätte eine solche Tat mit dem Christentum zu tun? Dass es in diesem Tal verbleibt, das Christentum. Ich verstehe nicht. Matthias, die Dörfler müssen glauben, dass ein heidnischer Dämon die Ihre geholt hat. Sie dürfen auf keinen Fall herausfinden, dass es einer von uns war. Oder sie werden über uns kommen wie der Teufel über die arme Seele. Einer von uns? Als ob er das je gewesen wäre. Hüte deine Zunge, Johannes. Du weißt genau, wer er ist und was ihn zu einem von uns macht. Vergebt mir, Vater Abt, aber mit der Tochter des Schmieds tun, was ihr verlangt, das ist zu viel. Ihr müsst es tun. Es weiß sonst niemand davon und es darf auch niemand davon wissen. Doch, Vater Abt, einer weiß davon. Der, dem wir die ganze missliche Lage zu verdanken haben. Er hat es angefangen, soll er das auch vollenden. Heißer! Vater Abt! Wen haben wir denn da? Wind. Man meint, man müsste nur die Arme... Der Vater Abt und Gideon machen einen Spaziergang im Hof bei solch einem Wetter. Steh nicht herum und halte Maul auf den Pfeil, Gideon. Du hast etwas zu erledigen. Komm schon hier entlang in den Holzkeller. Versteckst du dich, um deinen Abt zu beobachten, Bruder Bartholomäus? Nein. Wie kommst du darauf? Warum sollte ich? Ich weiß nicht. Wer war der Mönch, der beim Abt war? Ich habe ihn noch nie gesehen. Bruder Gideon, er ist lieber für sich allein. Und nun bitte ich dich, mich meine Arbeit machen zu lassen. Ich dachte, deine Arbeit ist die eines Bibliothekars. Oder hat der Wind ein paar von deinen Pergamenten in den Hof geweht? Ja, ich bin der Bibliothekar. Und du hast dir doch wohl eine Schrift ausgeliehen, oder? Wenn du lieber hier herumstehen und kluge Reden halten willst, statt sie zu lesen, lege ich sie wieder ins Regal. Schon gut, Bartholomäus. Schon gut, ich habe verstanden. Kommt in das Kloster mit seinem Bündel auf dem Rücken und seinen neunmal klugen Sprüchen und erschreckt einen zu Tode, vermaledeiter Welpe von einem Pilger. Soll er zurückgehen, wo er herkommt? Bartholomäus, was schleichst du hier herum? Nichts, Vater. Ich wollte nur sehen, ob das Holz reicht. Für das Holz sind andere zuständig. Andere? Wie Bruder Gideon? Sag mal, verfolgst du mich, Bartholomäus? Doch Gott behüte. Ich stand ganz zufällig auf der anderen Seite des Hofes. Zufällig? Im Sturm? Wie gesagt, ich wollte nach dem Holz sehen. Aber eigentlich wollte ich euch auch wegen einer anderen Sache sprechen. Es geht um diesen Pilger, Enno von Malmedy. Was ist mit ihm? Er kam in die Bibliothek und hat mich über das Dorf ausgefragt. Und nun macht es dir Sorgen, dass du vielleicht nicht mehr der neugierigste Mann in Maria Zirn bist? Nein, ich gehe jetzt besser zurück zu meinen Schriften. Eine weise Entscheidung, Bartholomäus. Du tust gut darin, all deine Neugier in sie zu stecken und nirgendwo sonst hinein, hörst du? Denn in den Schriften findest du alles Wissen, das du benötigst, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Matthias. Matthias. Was? Matthias. Wer ist da? Ich bin es. Ich kann dich nicht erkennen. Wer bist du? Du weißt es. Nein. Du hast mich gefunden im Wald. Nein, du bist tot. So werde ich keine Ruhe finden. Solange ich in eurem Keller liege, gehüllt in alte Laken und begraben unter nichts als einem Klafterholz, sieh mich an. Lass mich in Frieden. Ich habe dir nichts getan. Ich werde dich in Frieden lassen, wenn du Buße tust. Wenn du deine Sünde wieder gut gemacht hast. Wie? Bring mich zu meinen Eltern. Das kann ich nicht. Du musst es tun. Bring mich zu ihnen und dir wird vergeben werden. Und ich werde alles für dich tun, was du willst. Alles. Bleib mir vom Leib. Bedecke dich sofort. Dann bringe ich dich zu deinen Eltern. Gut. Aber zuerst nimm das hier. Was ist das? Meine Eltern dürfen mich so nicht sehen mit all den Wunden. Nadel und Faden? Du musst sie zunähen. Jede davon. Herrgott. Was für nächtliche Dämonen wollen sich meiner Seele bemächtigen? Was ist das? Warum ist mein Gewand so nass? Du hast dich eingepisst, Matthias, wie ein kleines Kind. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Herr im Himmel, vergib mir. Ich wollte das nicht. Das ist mir im Schlaf passiert. Ich schwöre bei allen Heiligen, ich hatte keine unzüchtigen Gedanken beim Anblick des toten Weibs. Und wenn doch, so soll ich auf der Stelle hinabfahren ins Höllenfeuer. Brüder, wir haben uns hier in der Kapelle unseres ehrwürdigen Klosters versammelt, um zu beten und dem Herrn zu danken, dass er uns sicher durch diesen Sturm gebracht hat. Amen. Welche Stürme uns in Zukunft bevorstehen, vermag keiner von uns zu sagen. Aber mit Gottvertrauen, Hingabe und Eifer werden wir sie gemeinsam alle überstehen. Amen. Um dem Herrgott unseren großen Dank zu zeigen, beten wir in Stille und Einkehr 2 Stunden von der Stundenkerze. Lasst uns nach dem Gebet gemeinsam essen und dann unser Kloster nach Sturmschäden absuchen und alles wieder herrichten, wie es war. Auf dass es unser aller Heim bleibe bis zur Stunde unseres Todes. Amen. Es scheint so, als müssten sich die Welpen wieder einmal nicht beim Herrgott bedanken. Es scheint so, als würden wir immer dann zum Beten zusammengerufen, wenn die Welpen irgendwas vorhaben, von dem keiner wissen soll. Jetzt hinauf mit ihr. Auf 3, Matthias. 1, 2, 3. Herrgott im Himmel, das kannst du nicht wollen. Das ist Sünde. Öffne das Tor, Matthias. Komm. Der Abt muss sich irren. Aus so viel Bösem kann nichts Gutes entstehen. Ach, dann mache ich es eben selbst. Oder du, heilige Mutter Gottes. Reiß dich zusammen, Matthias. Wir müssen sie von hier fortschaffen. Heidenweib hin oder her. Keinem Menschen auf Gottes weiter Erde sollte das widerfahren. Matthias, hör auf, vor dich hinzufaseln. Begreifst du nicht, wie sehr es eilt? Im Dorf werden sie sich wieder auf die Suche nach ihr machen. Wenn sie sie hier bei uns finden, werden sie uns mit bloßen Händen zerreißen. Und danach all unsere Brüder hier im Kloster. Ich brauche dich dazu. Allein kann ich es nicht. Also steig jetzt auf den Bock oder bei Gott, ich prügel dich hoch. Alle Jahr zog die Bestia umher über Gipfel und Tal. Und wann immer ihr hungerte, da fraß sie vom Getier aller Arten. Sie schlug den mannigfach bezahnten Kiefer in den Fisch aus dem Flusse und den mächtigen Hirsch aus dem Walde. Am liebsten aber war ihr die Beute der Menschenart. Und so lauerte das Gräuel und jagete das Gräuel und tötete das Gräuel der Heidenmenschen Kinder und Alte und Frauen und Männer. Und es starben derer viele. Und das Leid war groß und die Klage. Und es ward nicht alt, das Wesen. Und es starb nicht, weil es war ein Daimon. Und weil es nicht zuvörderst fraß um des Fleisches willen, sondern um der Huger willen, was für die Heidenmenschen das ist, was für uns Christenmenschen die Seele ist. Und kein Speer und kein Schwert und keine Axt drang durch seine Haut, die hart war wie der Leder 100. Und weil sie es nicht konnten töten, generationenlang, mussten sie sich erdenken eine List. Denn listenreich, das sind sie, die Heiden. Und so ward das Monstrum gelockt in die Höhle, die man da nennet Schlund. Gelockt von Menschenfleische. Und als es herinnen war, das Gräuel, da brachen der Heidenmänner Spitzhacken den Fels überm Schlund und es fiel herab, das Geröll, und verschüttete den Eingang des Schlunds in Totum, sodass nichts mehr herein konnte und nichts mehr heraus. Und so ward das Gräuel gebannt, eingesperrt in den großen Kerker aus Fels, auf dass es dort bleibe, jetzt und immer da. Halt! Wir müssen absteigen, Matthias. Die Ochsen schaffen es nicht weiter den Berg hinauf. Was noch, oh Herrgott, was noch alles? Nur noch bis da oben. Es ist nicht mehr weit. Wir müssen sie den letzten Rest schleifen. Komm schon, Matthias, los jetzt. Männer von Quill, der Sturm ist vorüber. Die Götter haben uns verschont. Es ist Zeit, das Versprechen einzulösen, das wir unserem Schmied gegeben haben. Wir gehen auf die Suche nach seiner Tochter. Wir gehen nebeneinander den Nordhang hinauf. Haltet einen Schritt breit Abstand voneinander. Wer auch immer etwas bemerkt, ruft laut und deutlich: Halt! Habt ihr das verstanden? Gut, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Gut, das genügt. Und jetzt, jetzt müssen wir uns aus dem Laken rollen. Nein, nein, Johannes, das geht nicht. Matthias, der Dämon, von dem der Abt gesprochen hat, schlägt seine Opfer nicht in Laken an. Wenn die Dörfler sie in einem Laken finden, ist alles umsonst gewesen. Es muss geschehen, also los. Ich kann das nicht. Denk an dein Versprechen dem Abt gegenüber, komm schon. Du rechts, ich links, auf drei. Herr am Himmel. Eins, zwei, drei. Einmal noch. Und sieh sie nicht an, Matthias. Sieh sie nicht an. Los jetzt. Eins, zwei, drei. Heilige Mutter Gottes. Du sollst sie nicht ansehen, hab ich. Wir müssen hier weg. Sofort. Warte, warte, warte, warte. Zuerst müssen wir noch nach oben, aufs Geröll. Hast du vergessen? 10 große Steine, 15 vielleicht. Das noch, Matthias. Nur das noch. Dann ist es vollbracht. Schulze, ja? Der Hund hat eine Spur. Ja, such! Eik, such! Ja. Er läuft zum großen Geröll. Eik, Platz! Ja. Halt! Was hat dein Hund, Schulze? Was ist denn Lambrecht? Haltet Ulrich zurück. Er darf das nicht sehen. Eik, aus! Lass mich durch! Ulrich, warte! Aus dem Weg, Müller! Ah, Schmied, warte! Komm zurück! Lass mich alle! Aus, Eik, weg da! Oh Gott, nein! Nein, nein! Otto! Michael! Bei allen Göttern. Was in aller Welt hat sich so zugerichtet? Du kennst die Antwort, Dolph. Du hast die alte Meer so oft gehört, wie wir anderen auch. Du weißt, an welchem Ort wir stehen. Sieh dir das Geröll an. Der Eingang in den Schlund ist nicht länger versperrt. Und wenn etwas hinein kann, dann kann auch etwas hinaus. Gut, meine Brüder, gut. Kehrt das Holz zusammen, stellt auf, was der Wind umgeblasen hat. Seht nach, ob Schindeln auf den Dächern fehlen. Der Sturm war mächtig, aber Maria Zirn hält Stand. Halt dich da oben gut fest, Christian. Du wirst im Informarium als Heilkundiger gebraucht, nicht als Patient. Ja, Vater Abt. Vater Abt, Vater Abt. Ja, was ist denn, Bartholomäus? Warum so aufgeregt? Reiter kommen aufs Tor zu. Und eine Kutsche. Sie sind an der letzten Kehre. Was für Reiter? Sie tragen das Banner des Bischofs von Chiemsee. Gernot von Binz. Brüder, seine Exzellenz stattet uns einen Besuch ab. Also lasst ihn uns gebührend willkommen heißen. Öffnet das Tor, holt Wein für den Bischof und sein Gefolge und Wasser und Stroh für die Pferde. Sieh zu, dass des Bischofs Gemach so rein ist wie irgend möglich. Schlachtet 3 Hühner und backt frisches Brot für die Vesperstunde. Eilt euch! Ja, Vater! Habt ihr etwas von dem Besuch gewusst, Vater Abt? Nein. Seltsam. Das ist wirklich überaus seltsam. Der Bischof kann uns besuchen, wie und wann es ihm beliebt. Er ist mir keinerlei Rechenschaft schuldig. Ganz im Gegensatz zu dir, Bartholomäus. Also, warum stehst du hier noch herum? Mach dich nützlich, es gibt genug zu tun. Selbstverständlich. Wir freuen Vater Abt. Höret und wisset, ihr Mariensa, Brüder des Zirnertals. Euer erlauchter Lehnsherr, seine Exzellenz Gernot von Binz, hochwürdigster Herr Bischof von Chiemsee, ehrt euch mit seiner Anwesenheit in eurer Abtei. Hab Dank, guter Severin. Ich bin sicher, jetzt weiß es das ganze Tal. Eure Exzellenz? Eure Exzellenz, was für eine überaus erfreuliche Überraschung. Seid herzlich willkommen in Mariazirn. Danke, mein guter Egidius. Es freut mich, dich wohl aufzusehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Exzellenz. Aber erlaubt mir, dass ich frage, was verschafft uns Mariensern die große Ehre eures Besuchs? Du ließest mir keine andere Wahl, Egidius. Ich ließ euch... Die Nachricht, die ich mit der Taube von dir erhielt, erfordert unverzügliche Maßnahmen. Ich verstehe. Nun, wunderbar jedenfalls, dass wir euch und eure Männer beherbergen dürfen. Ihr müsst erschöpft und durstig von der langen Reise sein. Euer Gemach wird soeben für euch hergerichtet, wenn ihr euch ein wenig ausruhen möchtet. Wasser und Wein stehen bereit. Hab Dank, guter Egidius. Ich werde darauf zurückkommen. Aber ihr wisst, wen ich zuerst sehen will. Es wird ganz stumpf, das Messer. Der Johannes muss es mir schleifen, damit es schneidet, was es bestimmt ist zu schneiden. Gott zum Gruße, Gideon. Na, na, na, ist mein Anblick so schrecklich, dass du weinen musst, wenn du mich siehst? So froh, dass du hier bist. Ja. Komm her, Gideon. Behandeln sie dich gut hier. Sie sperren mich wieder ein. Und du weißt auch, warum sie das tun. Ich wollte das nicht. Aber die Stimmen. Sie sind wieder da, Onkel Gernot. Du darfst nicht auf sie hören. Aber sie sagen, ich sei mit dem Messer... Wie der Erzengel Michael mit dem Schwert. Und die Heidenmädchen seien wie der Drache, die Schlange Satan. Die Heidenmädchen, Gideon, gilt es zu bekehren und zu retten. Ja. Sie sind nicht des Teufels, nein, aber die Stimmen in deinem Kopf sind es. Sie sind die Schlangen, die dich verführen wollen, gegen die Gebote des Herrn zu verstoßen. Sie sind es, die dich in Sünde stürzen wollen, ja, auf dass du in den Feuern der Hölle brennst für alle Zeit. Ja. Du musst ihnen abschwören, hörst du? Ja, aber sie sind so stark, Onkel. Wir werden dich von ihnen befreien, mein Junge. Wir werden sie aus deinem Innersten vertreiben. Das wurde doch schon einmal versucht. Und es ist nicht gelungen. Ich weiß. Aber diesmal habe ich einen Weg gefunden, der es ganz sicher möglich macht. Wird es wieder so entsetzlich sein wie beim letzten Mal, Onkel? Gideon, der Allmächtige hat uns Menschen etwas geschenkt, das uns reinigt, uns läutert und erlöst. Und dieses Etwas, lieber Gideon, heißt Schmerz. Ihr habt gerade die zweite Folge von Greuel gehört. Was aus dem schwer verletzten Brun wird und ob an Gideon ein Exorzismus vollzogen wird, erfahrt ihr in Folge 3. Wenn euch die Serie gefällt, abonniert doch diesen Podcast in eurer App, so findet ihr schneller wieder zurück. Erzählt auch anderen von der Serie. Mehr Links zum Teilen findet ihr in der Beschreibung. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Greuel.